In der Zwischenzeit hatte George Dick von ihrer Entdeckung erzählt. Dick traute seinen Ohren kaum, denn so etwas hatte er im Traum nicht erwartet. Ein U-Boot? Ja, so sah es jedenfalls aus. Es ist hinter dem großen Felsen. Deshalb kann man es von hier nicht sehen. Ja, aber wieso fahren Welpen mit einem U-Boot durchs Meer? Da kommt ein Motorboot. Hierher? Das ist doch viel zu gefährlich. Nicht mehr. Hey! Vorsicht! Die Klippen sind extrem gefährlich! Oh, das sind die Feenleute. Hier, fangt das Seil! Hab es! Ich helf dir! Danke! Wir machen das hier am Felsen fest. Okay. Ganz schön gefährlich mit dem Boot hier zu landen. Hat man Ihnen das nicht gesagt? Gegenfrage. Ihr habt doch behauptet, das Licht wäre in der Nähe von New Haven runtergegangen. Ja, stimmt. Der Bootsverleiher hat aber etwas ganz anderes erzählt. Der hat das Licht nämlich auch gesehen. Und meinte, es wäre hier, auf dieser Insel runtergekommen. Mhm. Na, dann haben wir uns wohl geirrt. Geirrt. Die Richtung ist eine komplett andere. Sowas kann passieren. Ich glaube eher, ihr habt absichtlich gelogen. Stehen bleiben! Halt den Hund zurück! Und wenn nicht? Sie sind doch nie und nimmer vom Fernsehen! Wer sind Sie und was wollen Sie hier? Die wollen die Welpen! Mr. Mallory! Was ist der denn hier? Dick! George! Julian Ann! Oh, geht's euch gut? Ja, alles okay. Wie kommt ihr denn hierher? Mr. Mallory hat uns auf dem Campingplatz geschnappt, nachdem wir ihn belauscht hatten. Er will die Hundewelpen verkaufen. Oh, wie gemein. Ich habe die Welpen gefunden und sie gehören niemandem. Also bin ich jetzt ihr Besitzer und kann mit ihnen tun und lassen, was ich will. Und Sie wollen sie verkaufen? Genau. Ich habe mich nämlich schlau gemacht in der Stadtbibliothek. Das sind keine normalen Welpen, sondern ganz besondere. Eine extrem seltene Rasse. Wenn man die verkauft, bekommt man dafür eine schöne Stange Geld. Sie sind gemein. Ich bin Geschäftsmann. Kommen die Welpen aus dem U-Boot? Allerdings. Und da sind noch mehr drin. Na, dann gehören die Welpen mir. Wie bitte? Das U-Boot ist an den Felsen der Insel gestrandet. Die Insel gehört mir. Also gehört das U-Boot ebenfalls mir. Und die Welpen natürlich auch. Blödsinn. Das wird die Polizei entscheiden. Die werde ich nämlich jetzt alarmieren. Das lässt du mal schön bleiben. Er hat eine Waffe! Vorsicht! Oh nein! Ich habe Angst. Sie wollen vom Fernsehen sein? Da lachen ja die Hühner. Das war bloß Tarnung. Weil sie in Wahrheit Verbrecher sind. Wir sind Schmuggler. Und solange man uns nicht in die Quere kommt, passiert auch niemandem etwas. Und was schmuggeln Sie? Na was wohl. Hundewelpen natürlich. Dann gehört das U-Boot Ihnen? Ja, in der Tat. Das Ding ist Marke Eigenbau, ferngesteuert. Und damit haben wir die Viecher von Frankreich nach England geschmuggelt. Oh. Leider gab es kurz vor dem Ziel diesen Sturm und wir verloren den Funkkontakt. Deshalb haben wir nach dem U-Boot gesucht und uns als Fernsehteam ausgegeben. Und das Leuchtsignal? War eine Leuchtrakete. Die haben wir als Sicherung eingebaut, falls der Sender an Bord ausfällt. Denn ohne Sender lässt sich das U-Boot nicht orten. Deshalb haben Sie nach etwas Auffälligem gefragt. Schlau erkannt, Kleiner. George ist ein Mädchen. Wen juckt's? Was haben Sie jetzt vor? Wir machen das U-Boot wieder flott. Dazu muss jemand reinkrabbeln und es manuell aufs Meer lenken. Das Wasser ist aber mächtig aufgewühlt, Boss. Das kann ganz schön gefährlich werden. Das sehe ich doch auch. Du steuerst das U-Boot aufs Meer. Was? Wie bitte? Das ist doch Wahnsinn. Unmöglich. Du hast selbst gesagt, die Insel gehört dir. Also kennst du sie bestimmt wie deine Westentasche. Damit bist du die ideale Besatzung für unser Mini-U-Boot. Aber ich weiß doch gar nicht, wie man so etwas steuert. Das erklärte David. So schwer ist das nicht. Ich protestiere. Sie können kein Kind in diesem Sturm rausjagen. Mund halten. Ich bestimme hier. Und ich sage, das Mädchen geht ins Boot. Nachdem der Schmuggler George erklärt hatte, wie sie das Boot in Gang und dann per Hand aus den Felsen steuern konnte, kletterte sie über die Steine und stieg durch die Luke ins Innere. Dort erwartete sie eine ziemliche Überraschung. Was ist denn hier los? Ja, hallo! Ihr seid ja ganz aufgeregt. Ihr habt bestimmt Hunger und Durst, was? Oh, diese bösen Schmuggler schippern euch in das Meer und wollen euch einfach verkaufen. Das lasse ich aber nicht zu. Ich habe auch schon eine Idee. Ist ja gut, ihr Süßen. Ich helfe euch ja. Aber dafür müsst ihr mich mal ein bisschen... Oh, nicht mein Gesicht ablecken. Doch nicht in die Augen, sonst sehe ich nichts mehr. Ist ja gut. Also, das hier ist der Anlasser. Okay, war klar, hat dieser David gesagt. Die Batterie ist leer. Also muss ich auf Reservebatterie umschalten. Aber wo war das nochmal? Ah, hier. Oh, es funktioniert. Das ist ja super. Da freut ihr euch. Und jetzt langsam im Rückwärtsgang Gas geben, damit das Boot... Es hat geklappt, das Boot ist frei. Dann kommen wir jetzt zu meinem Teil des Plans. Die anderen beobachteten das Manöver von der Insel aus. Und Francis war hoch erfreut. Ja, das Boot ist frei. Ja, aber es fährt weg. Das Mädchen lenkt das Boot auf die offene See. Du hast recht. Hey, was machst du da? Ich glaube, die hat uns ausgetrickst, Boss. Richtig so. Bravo, George. Na warte, dir wird das Lachen noch vergehen. Was machst du, Boss? Ich schieße auf das U-Boot. Aber dann verletzt du sie vielleicht. Und die Welpen auch. Genau. Wenn sich die Kleine nicht an unsere Abmachung hält, bleibt mir keine Wahl. Entkommen lasse ich sie auf keinen Fall. Das können sie nicht machen. Timmy! Hey, was? Pfeift den Hund zurück! Herr mit der Waffe! Timmy! Oh nein, jetzt hat Mr. Mallory die Pistole. Allerdings. Holt meine Tasche. Da sind die Seile drin. Also gut. Hier sind die Seile. Und mit denen fesselt ihr jetzt die beiden Halunken. Was? Das könnt ihr doch nicht machen. Doch, das können wir. Los, Ham, Dick. Ja, geht klar. Das wirst du bereuen. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich nicht längst die Polizei alarmiert habe. Das müsst ihr jetzt machen. Während ich die Schurken bewache. Sie wollen die Welpen nicht mehr verkaufen? Nein. Ich will, dass dieser Spuk ein Ende hat. Juhu! Na, endlich! Bravo, Mr. Mallory! Über das Funkgerät verständigten die fünf Freunde die Polizei in Kirin, die mit einem Boot zur Insel kam und alle zurück an Land brachte. Francis und sein Kumpel wurden festgenommen und würden für eine lange Zeit hinter Gittern verschwinden. Chester kam mit einer Verwarnung davon. Schließlich hatte er letzten Endes nichts Verbotenes getan, außer die Welpen mit auf den Campingplatz zu nehmen. Aber weil er seine Tat bereute und die Schurken in Schach hielt, drückte die Polizei ein Auge zu. Habe ich euch zu verdanken. Hä? Wieso denn? Na, wenn ihr mir nicht auf die Füße getreten wärt mit eurem Nachspionieren, dann hätte ich das mit den Welpen durchgezogen. Ich hatte ja schon einen Käufer und habe nur noch das Geld gesehen. Aber das war falsch. Das habe ich jetzt kapiert. Besser später als nie. Du sagst es. Ihr seid mir also nicht mehr böse, weil ich so grantig zu euch war? Aber nein. Jetzt wissen wir ja, warum sie sich plötzlich so anders verhalten haben. Und dass sie es nicht böse meinen. Alles wieder gut. Da bin ich ja beruhigt. Und noch etwas. Vom Geheimgang werde ich niemandem etwas sagen. Das verspreche ich euch. Danke, Mr. Mallory. Und das ist gut. Wo geht's jetzt hin? Erst einmal nach London. Und dann? Die Welt ist groß und hält viele Abenteuer bereit. Ich lass mich überraschen. Tschüss, Kinder. Tschüss, ja. Mr. Mallory. Machen Sie es gut. Viel Spaß noch. Gute Reise. Da fährt er los. Ja. Und schon ist er weg. Und wir können endlich in die Ferien starten. Aber da irrte sich Anne. Denn als die fünf Freunde zurück zum Felsenhaus kamen, erwartete sie bereits die Polizei. Constable Billings hatte seine Mühe, die Welpen an den Hundeleinen zu zähmen. Was ist denn jetzt los? Werden wir etwa verhaftet? Vielleicht, weil wir auf dem Campingplatz spioniert haben. Deshalb wird man noch nicht verhaftet. Oh, seht doch mal die Welpen. Die sind so süß. Oh. Oh, ja. Hallo Kinder, gut, dass ihr kommt. Constable Billings hat eine Bitte. Eine Bitte? Ja, die Welpen aus dem U-Boot werden dem Tierheim übergeben, aber die können die Hunde erst morgen abholen. In der Polizeistation können sie aber nicht bleiben. Schließlich müssen wir Verbrecher jagen. Da können wir nicht auf kleine Hunde aufpassen. Sicher, natürlich. Das versteht sich doch von selbst. Deshalb dachte ich, die Welpen könnten über Nacht vielleicht hierbleiben. Platz ist ja genug. Und Mr. Kieran ist einverstanden, sofern ihr euch um die Welpen kümmert. Ihr kennt euch ja mit Hunden aus. Schließlich habt ihr Timmy. Ja, gerne. Und Timmy kann uns beim Welpensitten helfen, nicht wahr, Timmy? Wo ist der eigentlich? Da hinten rennt er. Ein Welpe ist abgehauen. Es tapst direkt auf die Straße zu. Vorsicht, das Auto! Oh nein! Oh, Timmy hat den Welpen gerettet! Ja! Hurra! Seht, wie vorsichtig er den Kleinen zurückträgt. Das hast du fein gemacht, Timmy. Ich sehe schon, die Welpen sind bei euch in guten Händen. Und in guten Pfoten. In guten Pfoten, genau. Wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Ann und George und Timmy der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Uns locken Abenteuer und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir, nur.